Alhamdulillah Rabbil Alameen, alles hoch mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, lasst uns ein paar Verse aus dem edlen Koran Karim verinnerlichen. Es geht um die Bewohner der Hölle und um die Bewohner des Paradieses. Jetzt schon steht fest, dass du zu einem von beiden gehörst. Allah Azza wa Jal erklärt uns und offenbart, und so lesen wir im Koran über die Zustände beider Parteien. Das, über das, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind. Und Allah informiert uns detailliert über ihre Gespräche, die zwischen ihnen beiden stattfinden werden am Tag der Auferstehung, nachdem jede Gruppe seinen ewigen Platz eingenommen hat. Die Paradiesbewohner werden den Höllenbewohnern zurufen und sagen, wir haben nun gesehen, dass das, was unser Herr uns in diesseits durch die Aussagen des Gesandten in Bezug auf den Glauben und die Gehorsamkeit Allah gegenüber versprochen hat. Wir haben gesehen, dass das, was unser Herr uns versprochen hat, wahr ist. Habt ihr Höllenbewohner auch gesehen, dass das, was euer Herr euch verheißen hat, wahr ist? Das heißt, in Bezug auf das Verleugnen Allahs Azza wa Jal und die Ungehorsamkeit ihm gegenüber? Sie werden antworten, ja. Nicht umsonst erzählt uns Allah dieses Gespräch, denn es beinhaltet die Ursachen, die zu diesen Umständen geführt haben. Es heißt im Koran, dann wird ein Ausrufer in ihrer Mitte verkünden, Allahs Fluch lastet auf den Ungerechten. Und somit sind sie aus seiner Gnade für immer und ewig ausgeschlossen. Jene, die sich selbst und andere vom Weg Allahs abwenden und danach trachten, seinen Weg zu krümmen. Das heißt, sie versuchen, den Weg Allahs falsch darzustellen, damit andere ihn nicht bestreiten und nicht an das Jenseits glauben. Und zwischen den beiden, das heißt den Bewohnern des Paradieses und den Insassen des Höllenfeuers, ist eine erhöhte Absperrung und auf deren Anhöhen befinden sich Leute und diese Leute, die nennt man auf Arabisch Ahlul A'raf und eine Sura zu Nummer 7 im Koran ist dementsprechend benannt worden, die Anhöhen oder die man könnte auch sagen, die Erhöhungen. Auf diesen Erhöhungen befinden sich bestimmte Leute. Und diese Leute, das sind diejenigen, die unter anderem ihre Merkmale sind, dass ihre guten Taten und ihre schlechten Taten ausgeglichen sind. Und sie werden beide Scharen, die des Paradieses und der Hölle an ihren Merkmalen erkennen, die einen haben ja strahlende Gesichter und die andere finstere. Sie rufen den Bewohnern des Paradieses zu, wenn sie sie anschauen, sagen sie zu ihnen, Salam alaikum. Und wenn sie, und sie hoffen natürlich, in das Paradies mit eintreten zu dürfen, aber sie sind noch nicht dort eingetreten, diese Leute, die sich auf den Anhöhen befinden. Die Absperrung, von der hier die Rede ist, ist dieselbe Mauer, von der auch Allah in Surat al-Hadid 57,13 spricht, als er sagte, dann wird zwischen ihnen eine Mauer mit einem Tor errichtet. Innerhalb der Mauer befindet sich die Gnade, die den Gläubigen zuteil wird, und außerhalb das Leiden, das den Heuchlern bestimmt ist. Die Anhöhen sind, nach einem Bericht, der Ibn Abbas radiallahu anhu mal zugeschrieben wird, Hügel zwischen dem Paradies und der Hölle, auf dem einige Sünder festgehalten werden. Hudhaifa sagte radiallahu anhu, das sind Leute, die gute Taten haben, das sind Leute, die Hasanat haben, die sie von der Hölle abhalten. Aber sie haben auch schlechte Taten, Sayyiat, die sie am Paradies hindern. Und wann immer sie ihren Blick den Insassen des Höllenfeuers zuwenden, rufen sie, unser Herr, führe uns nicht mit dem ungerechten Volk zusammen. In diesem Zustand, sagt Hudhaifa radiallahu anhu, Er sagte, in diesen Zustand wirft dein Herr, der Segensreiche und Erhabene, ihnen einen Blick zu und spricht, geht, betretet den Paradiesgarten, denn ich habe euch vergeben. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte oder soll gesagt haben, denn der Bericht ist zwar nicht authentisch überliefert, aber die Bedeutung davon ist korrekt. Er sagte, derjenige, dessen gute Taten auch nur um eine einzige den schlechten überwiegen, wird das Paradies betreten. Wer dessen schlechte Taten auch nur um eine einzige überwiegen, wird die Hölle betreten. Wessen gute und schlechte Taten gleich schwer sind, gehört zu den Leuten der Anhöhen, Al-Araf. Sie werden auf der Brücke festgehalten und sie erkennen die Paradies- und Höllenbewohner. Schauen sie die des Paradieses an, sprechen sie Salamun Alaikum. Schauen sie nach links, sehen sie die Höllenbewohner und sprechen, unser Herr, führe uns nicht mit dem ungerechten Volk zusammen. Er sagte weiter, zugrunde gehen wird der, dessen Taten, die nur einfach gewertet werden, diejenigen überwiegen, die zehnfach gewertet werden. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, wenn Allah ihnen vergeben will, wenn Allah ihnen dann vergeben will, bringt er sie zu einem Fluss, der Fluss des Lebens genannt wird. An seinen Ufern sind Goldzweige umgeben von Perlen, seine Erde ist Moschus. Sie werden hineingeworfen, damit ihre Farbe wiederhergestellt wird. An ihrem Hals wird ein weißer Fleck sein, an dem man sie erkennt. Sobald sie ihre Farbe wieder erlangt haben, bringt sie der Allgnädige zu sich und sagt, wünscht euch, was ihr wollt. Dann wünschen sie sich, und wenn ihre Wünsche zu Ende gehen, spricht er, ihr sollt bekommen, was ihr euch wünscht, ihr sollt bekommen, was ihr euch wünscht, und noch einmal 70 Mal so viel. Sie werden dann im Paradies die Bedürftigen genannt werden. Im Koran heißt es sinngemäß übersetzt, und die Leute auf den Anhöhen rufen den Leuten, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu und sagen, nichts hat es euch genützt, Vermögen anzuhäufen und Männer um euch zu scharen und euch hochmütig über die Wahrheit hinwegzusetzen. Das heißt, die Leute der Araf, sie erniedrigen die Höllenbewohner in dem Moment, wo den anderen Paradiesbewohnern gesagt wird, dass sie ins Paradies eintreten dürfen. Und es wird zu ihnen gesagt, sind das etwa diejenigen, hinsichtlich derer ihr einst geschworen habt, Allah wird ihnen keine Gnade erweisen? Es gibt manche Menschen, die sagen zu den Gläubigen, diese werden niemals ins Paradies eingehen. Diese Erniedrigung findet also statt in dem Moment, in dem sie das Paradies betreten dürfen. So wie sie anderen die Zakat verwehrten und sie hungern ließen, ebenso wird mit den Höllenbewohnern umgegangen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, einer wird in diesem Moment seinen Bruder und seinen eigenen Vater rufen und sagen, ich bin verbrannt, schütte doch etwas Wasser über mich. Dann wird zu ihnen gesagt werden, das heißt zu den Paradiesbewohnern, die dazu aufgefordert werden, zu helfen, antwortet ihnen, da antworten sie, wahrlich, Allah hat den Ungläubigen beides verboten, sowohl das Essen als auch das Trinken. Und das sind ihre Eigenschaften, liebe Geschwister. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Geschichten nicht zum Zeitvertreib erzählt. Er sagte, jenen, die ihre Religion als Zeitvertreib und Spielerei erachtet haben und die sich durch das irdische Leben haben blenden lassen. An diesem Tag, am Tag der Auferstehung, nun missachten wir sie, so wie sie das Kommen dieses ihres Tages stets missachteten und unsere Zeichen verleugnet haben. Wir haben ihnen fürwahr ein Buch gebracht, den Koran. Wir haben ihnen fürwahr ein Buch gebracht, den Koran, das wir mit Wissen darlegten. Das heißt, mit Wissen von Allah tabarak wa ta'ala gefüllt. Als Führung und Gnade für Leute, die glauben. Das heißt, dieses Buch, dieser Koran, leitet und führt zur Barmherzigkeit für diejenigen Menschen, die an dieses Buch glauben, was darin geschrieben steht. Und dann stellt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieser Geschichte die rhetorische Frage, warten Sie denn darauf, dass das alles eintrifft? Warten Sie denn darauf, dass das, was er ihnen gerade eben erzählt hat und geschildert hat, auf eine Art und Weise, sodass man sich diese Sachen bildlich vorstellen kann, wer könnte das tun als jemand, der wirklich das Wissen darüber hat? Gibt es einen Grund, diese Berichte zu leugnen, die genauso eintreffen werden? Warten Sie denn darauf, dass das alles eintrifft? Zitat Ende. Dann aber ist leider alles viel zu spät. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu den Menschen der rechten Seite gehören lassen. Und möge er subhanahu wa ta'ala uns in seiner Barmherzigkeit aufnehmen und nicht zur linken Seite gehören lassen, auch nicht zu den A'raf, sondern zu den vorausgeeilten Ersten, die das Paradies betreten dürfen, ohne dass mit ihnen abgerechnet wird und ohne dass sie bestraft werden. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.